Was dir, mein Gott, zuwider ist. Ich will wohl hassen und alles lassen, alles lassen. Ich will wohl hassen und alles. Ich will wohl hassen und alles lassen, was dir, mein Gott, zuwider ist. Ich will wohl hassen und alles lassen, was dir, mein Gott, zuwider ist. Thank you.